samba. Alle von den Jorden! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen. Gehen Sie hin in Deutschland, dann hören Sie an, was ich sage. Dann brauchen Sie keine blöden Fragen mehr zu stellen. Ja. Ja, so ist die Stimmung vorgegeben. Ja, das der großartige Schauspieler Klaus Kinski. Hast du mal einen Kinski-Film gesehen? Nein, noch nie. Ich auch nicht. Obwohl, vielleicht mal, aber ja, Kinski ist ja auch so. Ich habe 8 Generationen vor uns. Ja. Es gibt eh so ein paar Sachen, die ich noch nie gemacht habe. Erstmal herzlich willkommen. Ja, hallo. Jean-Paul Prüm. Hallo an meiner Peter. Seite. Hallo, lieber Zuhörer. Lieber Zuhörer. Willkommen. Ja, genau, heute Motto. Schlechte Laune. Schlechte Laune, Wut, wir Zorn, geben, Hass, wir geben jetzt noch einen Titel. Lauwarmes Bad. Nee, Eisbad. Das Eisbad. Zur 9. Folge vor unserem großen Jubiläum. Schaumbad mit Hass. Schaumbad mit Hass. Ich bin heute auch tatsächlich ein bisschen schlecht gelaunt. Ja? Ich sagen. Ja. Ich habe mich über mich selbst geärgert. Oh, ja. Was passiert? Ja, schon. Also ich... Schon privat eigentlich. Also ich wollte heute Chili kochen. Okay, sollen wir kurz auf eine Pause machen? Nee, oder? Komm, ich lass es einfach raus. Also ich wollte heute Chili kochen und war gestern im Supermarkt und habe alles Mögliche für Chili gekauft. Und Chili. Also wir in Süddeutschland sagen ja Chili. Chili, ja. So wie Schlor, sage ich auch. Schon, aber das hatten wir ja schon. Ja. Jedenfalls habe ich alles für Chili eingekauft und... Ja, ich finde, das ist ja eines der wenigen Gerichte, wo man wirklich auf Dosen auch zurückgreifen muss. Also Mais aus Dosen, Kidneybohnen aus Dosen. Ja. Und Dosentomaten sind ganz praktisch für dieses Gericht. Und ich habe mich gestern vergriffen, weil der gute Jahr-Mais von Rewe alle war. Und dann habe ich so einen Bonduelle-Mais verdächtigerweise gegriffen und habe heute dieses Chili gekocht und dann habe ich aus Versehen die Mexikaner-Mischung von Bonduelle gegriffen. Igitt! Ja. Weißt du, was da drin ist? Ich glaube Paprika. Ja, das wäre ja noch gar nicht so schlimm. Nee, Bohnen sind keine drin, sondern Erbsen. Ne? Erbsen. Mais, Erbsen und so ein paar Fitzel Paprika. Paprika habe ich natürlich frisch reingeschnippelt schon gehabt. Ja. Und will die Dose dann dazu kippen und merke dann, oh Gott, da sind ja Erbsen drin. Also wir haben abgießen. Ach, so schlimm sind Erbsen auch nicht. Ja, aber das gehört nicht in mein Chili. Deswegen bin ich die ganze Zeit schon schlecht gelaunt. Ja, das ist natürlich ein Grund. Tag ich dachte, versaut. Ja. Ich dachte, jetzt kommt was Schlimmes, aber es ist ja was richtig Schlimmes. Ja, du tust so, als wäre das eine Banalie! Jedenfalls ist das Problem bei diesen Erbsen, deswegen habe ich mich aufgeregt, die werden ja viel schneller weich. Ja. Da hast du immer so pumpige Erbsen da und so ein Chili muss ja richtig schön durchkochen und dann hast du halt noch diese grünen... Ja, aber Erbsen sind an sich doch auch wie Bohnen von der Konsistenz, oder? Ja, aber so eine Kidneybohne hat ja so... Bällchen. Hat noch eine Schutzschicht, deswegen bleibt die... Wir haben Chili kochen, noch okay. Ganz, ja, stimmt, stimmt. Und die Erbse wird halt einfach, ja, schrumpelig. Ja. Okay. Ja, das hat mir den Tag ein bisschen versaut. Ja, du hattest einen ziemlichen Scheißtag. Ja. Meiner war unspektakulär. Okay. Ich habe mir halt weder was Schlechtes noch was Gutes passiert, glaube ich, oder? Ja. Du hattest einfach einen Tag. Ich hatte einen stinknormalen Tag. Ein Samstag. Samstag, ja. Stinknormalen Samstag hatte ich. Unsere gute alte Tradition hat mittlerweile samstagsabends zu machen. Ja, genau, ja. Weil man sonntags nicht arbeiten muss. Ja, und stimmt. Man kann samstagabends Bier trinken. Ja. Das ist der Trick. Das ist tatsächlich der Trick, obwohl das auch eine gute alte Tradition ist. Wir haben nur einmal unter der Woche aufgenommen. Und das war eine Scheißfolge. Angeblich war sie ja ganz gut. Ja, aber mir hat sie selber keinen Spaß gemacht. Ja, Spaß hat sie weniger gemacht. Aber dafür haben wir gut performt. Wenn wir jetzt das Schaumbad als Job sehen würden, trotz der vielen Sponsorengelder, die bei uns reinfließen, tun wir das ja nicht, dann würden wir unter der Woche aufnehmen, weil dann wären wir viel, viel professioneller. Ja, dann würden wir das Montag bis Freitag jeden Tag 8 Stunden machen. Ja, 8 Stunden Podcast. Also ihr könntet uns die ganze Zeit live zuhören. 40 Stunden. Oh J. Wieso machst du das? Zusammenfassung von Windows Defender. Will das jemand hören? Nee. Aber eigentlich auch ein schönes... Dann hebe ich mir das auf und lese es mir morgen durch. Was macht der so? Erzählen, wie viele Attacken du hattest. Ich habe keine Ahnung. Das interessiert der Windows die. Ich habe neulich alle Antivirenprogramme runtergeschmissen, was ein Riesenkampf war. Ja. Dass ich meinen Computer normal benutzen kann. Ich habe mir mal die Frage gestellt, ob eine Antivirenprogramme die wirklichen Virenprogramme sind. Also gerade so Antivir, ja, ja. Wenn du auf so einem PC hast, Das mischt sich ja ständig ein, scheißt dich auch mit Werbung zu. Ja, und du musst immer einen Aluminiumhut aufsetzen, wenn du deinen Computer benutzt. Wegen Antivir. Ja, ja. Egal. Nein, das ist auch Aluhut-Verschwörung. Ja, aber dass, die Virenprogramme programmieren die Viren, dass die eine Berechtigung haben, benutzt zu werden und dafür bezahlt wird und so weiter. Okay. Das ist die Verschwörungstheorie. Okay, die teile ich nicht, aber trotzdem machen Virenprogramme den PC einfach wahnsinnig langsam. Ja, und auch langweilig. Und Luke Filewalker, allein schon dieses Wortspiel. Ja, was soll das? Ja. Weißt du, was ein richtig gutes Wortspiel ist bei Software? Nero Burning Rom. Also ja, Nero verbrennt Rom. Ja, ja, stimmt. Witzig. Noch nie drüber nachgedacht, ja. Habe ich auch nicht gecheckt, bis ein schlauer Freund von mir, haha, Nero Burning Rom. Und ich so, witzig. CD-ROM, haha. Ich nicht. Dann habe ich recherchiert und dann habe ich es verstanden. Wurde die brennbare CD eigentlich auch in Rom erfunden? Ja. Ja, sonst siehst du ja CD Paris zum Beispiel. Oder? Ja. Ja, Italien ist die Hauptstadt der Technologie der Welt. Ja. Also Rom, meinst du? Ja. Ja, das ist ja. Da wurde eigentlich alles erfunden. Ja. Da wurde auch Antivir erfunden. Ja, und ich glaube, das ist die einzige Stadt weltweit, die nochmal einen Staat in der Stadt hat. Ja. Der Vatikanstaat. Ja, ich überlege gerade. Aber würde keiner. Also es gibt Länder, die nochmal einen Staat drin haben, aber eine Stadt, die einen Staat drin hat. Das ist schon cool. Ja. Obwohl Hongkong früher vielleicht, die hat noch diese Freihandelszone, die englisch war. Ja, ist ja immer noch. Also ist ja immer noch eine Sonderverwaltungszone Hongkong. Aber das ist ja nicht in der Stadt. Ist ja auch eine eigene Stadt. Stimmt, Hongkong war dann der eigene Staat. Aber war nicht ein Teil von Hongkong eh immer chinesisch? Also um Hongkong rum ist lauter so Großstadtgerümpel, so chinesisches. Ja. Also da ist. Macht aber auch nichts mehr. Hongkong gehört ja mittlerweile zu China. Ja, ist aber immer noch special. Ja. Da gab es ja auch die Wallet City. So eine Wallet Stadt, so ein Haus, wo dann irgendwie in der Freihandelszone, mittlerweile ein Park. Aber da war ein Leben in einem großen Gebäudekomplex, wo keine Polizei reingegangen ist. Und da war einfach riesig hoch und die Leute haben da drin gelebt und Geschäfte getrieben und da ist aber also eigentlich ein anarchistischer Staat gewesen. Cool. Interessante Doku, kam auf YouTube. Wallet City. So The wie, Wallet City. So wie Fernsehmoney. Ja, das ist so eine 80er Jahre Doku, mittlerweile existiert diese Wallet City. Dann. Ja. Da kennst du Christiana in Kopenhagen. Ja, in Kopenhagen. Das ist ja auch Kopenhagen, wie der Witzbold sagt. Kopenhagen. Ja. Wie scherzkeksig drauf sind heute. Man merkt meine schlechte Laune noch, ne? Ja. Yeah. Verdammt! Ah, ich fühle mich heute auf wie Kinski. Dumme Sau. Ja, auch interessant. Ja, ist aber nicht akzeptiert völkerrechtlich. Ja. Das ist ein Stahl. Du, ich war ja schon mal in Kopenhagen, aber ich habe leider nicht dahin geschafft. Ich hätte mir gerne mal angeschaut. Aber ich war beruflich da, deswegen hatte ich nicht so viel Zeit, Kopenhagen zu entdecken. Soll man gut Drogen kaufen können, habe ich gehört. Kann man also ganz offen. So Ständen auf der Straße kaufen. Ich dann schreibt mal, ich brauche Drogen. Und nee, da geht man einfach hin, wie zum Bananenstand oder zum Smoothie-Laden. Der Koks-Smoothie zum Beispiel. Ja, oder? Genau. Also da ist Brezelkörble und daneben ist Heroin-Cola. Heroin-Körble. Ja, nett. Nett. Für Drogensüchtigen wahrscheinlich ein ganz schönes Wohnviertel auch. Super, ja. Ja. Wären Drogen so einfach zu kriegen, würde ich viel mehr Drogen nehmen. Ja, super. Schade, dass ich. Damit machst du alle Befürworter-Argumente eigentlich kaputt. Weil, ja, stimmt. Ja. Gut, also Peter ist die Ausnahme. Kein Coffeeshop für Stuttgart West, kann man jetzt schon mal sagen. Ja. Obwohl Starbucks würde den eh aufkaufen und dann würde man wahrscheinlich so Vanille-Gras bekommen oder so. Vanille-Gras. Also, ja, also weißt du, in Coffeeshops in Deutschland wären ratzfatz von Starbucks gekauft und dann würdest du nichts Normales mehr bekommen, sondern es wäre immer irgendwie flavored mit genau, so Pomelo Aubergine. Genau, Pomelo Aubergine im Verdampfer oder so ein Scheiß. Ja, genau. Knoblauch Aceton. Was eigentlich gab doch diesen Trend der Bubble Tea. Die war noch vor 2 Jahren, konntest du überall Bubble Tea trinken. Nee, ist länger her schon, das ist mindestens 5, 6 Jahre her. Aber die sind alle auch schon wieder weg, gell? Ja, die gab es so ein halbes Jahr oder so. Ja, ein Sommer. Das war eine Bubble. Ja. Vielleicht war es ein soziales Experiment oder so. Kann auch sein. Wer einem verrückten Milliardär. Wer will Tee mit Zuckerkugeln? Gucken wir mal, ob die Idioten da trinken. Und zack, ja, überbauen. Ja, und jeder, also da hat er dann, es war so ein Franchise-Ding, konntest du überall auch machen. Und jeder hat es sich, hat dann diesen Laden aufgemacht, in jeder Stadt. Selbst in Heidenheim gab es einen, ein paar Monate lang. Bubble Tea auf der Ostalb. Ja. Da kommt man zum Beispiel Ostalb Pfefferminz mit Karamellkügelchen. Ich habe nie eingetrunken. Ich habe mal eingetrunken. Nee, habe ich verpasst. Ja, der Trend war auch zu kurz. Vielleicht wollte gerade aufstehen. Ich glaube, in Asien ist das noch ein Ding, in Japan oder Korea oder so. Okay. Ja, gut, die Japaner, da passt das ja auch irgendwie so ein bisschen. Das ist schön bunt. Ja, weißt du, ja, die rennen in ihren Manga-Kostümen hier, in ihrem Tierkostüm, hüpfen sie in den Bubble Tea-Laden, sagen, oh, Bubble Tea. Bubble Tea. Ja. So, Stereotypen haben wir auch abgehackt. Hast du schon direkt einen Rape-Joke? Damit wir unsere Trademarks. So spontan nicht. Nee, aber später kommt einer. Ja. Versprochen, bleibt dran, bleibt dran. Wir haben bei 10. Folge, heute ist unsere 9. Das, ja. Also im Endeffekt ist das wie eine Generalprobe. Das ist nichts Gutes, aber man hört trotzdem zu, weil demnächst ist Jubiläum. Ich glaube, wir machen eine große Show, oder? Ja, die wird sehr groß. Die wird mindestens 3 Minuten länger. 3 Minuten länger machen wir? Mindestens. Kann vielleicht auch 30 oder 500 Minuten länger werden. Vielleicht auch mit Gästen oder einem Gast oder, jedenfalls. Oder 10 Gästen. 10 Gästen, ein Orchester fände ich cool. Publikum sowieso. Publikum. Also wir brauchen eine geile Location. Genau. Und was für einen Podcast ganz gut ist für die Stimmung, wir haben aufzeichnen, ist irgendwie eine Tanztruppe. Also davon hat der Hörer nichts, aber wir können... Ja, fürs Live-Publikum, dass das eingepeitscht wird und schön... Stimmung macht. Fände ich eigentlich eine Polka-Tanzgruppe ganz schön, weil da ist Dynamik drin. Willst du dann noch interagieren mit dem Publikum? So richtig reden, so, also ja, Publikum also, mit einbeziehen. Also Fragen stellen lassen oder ein Quiz machen oder wir machen irgendwas und das Applausometer entscheidet, wer gewonnen hat und solche Sachen. Ja, könnte man ja spontan dann machen. Also ich finde, wenn man Publikum so einfach so anquatscht und es geplant, dann merken die das. Die haben da ganz feine Fühle. Ja. Die sind da eigentlich wie Katzen. Ja, Leute, die zu uns kommen würden, sind geniale Leute. Intelligentes Publikum und die sind wie Katzen, weißt du, die haben ja auch ihre Schnurrhaare und die merken, wo sie durchpacken, schon mit den Haaren. Und so ist unser Publikum auch drauf. Das hat so Gefühlstentakel und die merken einfach, wenn man nicht ehrlich ist. Du hättest deinen Aschenbecher echt ölen können. Ich hab den falschen Aschenbecher dabei. Ja. Naja. Ist so, also die Störgeräusche immer im Podcast, alles Peter. Also auch lautes Bier abstellen. Zack, hat er schon wieder gemacht. Entschuldigung. Ja. Dafür kann ich nichts. Dafür gibt er mir manchmal Hinweise, wenn ich mich langsam zurücklehne. Ja, wenn du es dir zu gemütlich machst. Ja, das ist immer noch Arbeit. Man, das ist aber auch Wohlfühlatmosphäre, auch wenn ich mich ja noch immer befremdlich auf dieser schwarzen Couch fühle. Aber frag mich mal, ich muss da ganze Wochenenden verbringen. Ja, hast du manchmal Angst, dass da so ein Casting-Agent dann auch reinkommt und sagt... Mach mal was Geiles. Zeig mal deine Scheide. Aber wie liegst du hier? Noch kurz. Da ist mein Kopf. Also, okay. Also bin ich jetzt auf deiner Fußseite. Ja, genau. Das ist schon mal angenehm. Trägst du Klamotten oder? Ja. Ja. Auf einem Ledersofa sind Klamotten glaube ich, auch Pflicht, oder? Ich hatte noch nie ein Ledersofa. Aber so jetzt im Sommer, wenn man da nackt so drauf liegt oder nur im Boxershorts. Ich bin immer bekleidet eigentlich. Ich bin sowieso immer bekleidet. Ja. Außer beim Waschen, ja. Wenn dein Satzklamotten nochmal durchgescheuert wird. Ja, genau. Nee, ich bin eigentlich immer bekannt. Auch hier, da lege ich dann auch noch ein Kissen hin. Ja, das ist gemütlich, ja. Ich finde auch, eine Couch muss zum Liegen da sein. Es gibt ja viele Leute, die sagen, eine Couch, da setzt man sich drauf. Aber... Ja, beides, oder? Dafür hat man es doch. Ja, genau. Also sitzen, wenn man Besuch hat. Liegen, sobald man alleine ist. Also ja, aber man kann auch alleine sitzen. Ja, aber dann legt man die Füße auf den Tisch. Ja, naja, das darf man nicht. Ja, aber man wurde so erzogen. Aber man macht es trotzdem, weil man jetzt alleine wohnt und man macht. Ja, das stimmt, ja. Genau, ich habe immer eine Fußmatte für meinen Tisch. Das ist so dieser Kompromiss. Die liegt unten drunter, unter diesem Couchtisch, liegt eine Fußmatte. Ja, ja. Hm? Und wenn ich dann meine Füße auf den Tisch legen will, dann rolle ich erstmal die Fußmatte aus. Genial. Und da steht auch was wirklich oder hast du das selber erfunden? Nee, ich habe einfach eine normale Fußmatte aus dem Baumarkt. Da steht Home drauf. Ich weiß nicht, was das heißt, aber Das gibt mir ein heimliches Gefühl. Und dann rolle ich die Schwulen die Welt wieder. Nee, nicht Homo, sondern Homme. Ja, Homme. Das ist dekliniertes. Ach so, okay. Nomen. Genitiv zweiter Fall. Homo, Heme, Homme. Homme. Jedenfalls rolle ich die über den Couchstich langsam aus. Ja, das ist auch eine. Also auch wieder eine Milliardenidee. Ja. Vielleicht ganz Fußmatten für den Couchstich. Also. Couch-Tisch-Fußmatte. Und jetzt ein griffiger Name, den man gut verkaufen kann bei... Homme. Gute Idee. Homme. Steht ja schon auf den Matten drauf. Also ich kann mir ja einfach diese Homme-Matten kaufen im Baumarkt und verkaufe die für 10 Euro mehr über meinen Online-Shop Homme Living. Und im Herbst gibt es Saale. Saale, Homme-Saale. Ja, gute Idee. Genial. Also die klaut mir keiner, bitte. Ja, ist sowieso schon angemeldet. Und ich glaube, in den Shop nehme ich auch auf so Filzschilder für die Haustür. Weißt du, so verfilzte Schilder. Hier liegen, leben und streiten Familie Müller zum Beispiel. Also personalisiert. Also hier lieben, leben und streiten. Das gibt es doch schon, oder? Bestimmt. Ja, klar, aber ich... Ach, das vertreibst du dann auch. In dem personalisiert, da kommt dann immer so ein... Ich kaufe mir dann so eine Etikettiermaschine und der Rest steht schon da in Etikettierschrift. Mhm. Und dann mache ich mit der Etikettiermaschine immer noch so einen Kleber drüber. Und dann kann man sich dann personalisiert kaufen. Genial. Ja. Also ich würde es kaufen. Wenn ich mal Kinder habe und eine Familie, dann, weil meine Kinder dürfen ihre Füße nicht auf dem Tisch machen. Außer du hast die Homematte zu Hause. Genau. Ich wurde in einem sehr strengen Haushalt großgezogen, wo man seine Füße nicht auf dem Tisch machen darf. Nee, das war mir auch nicht erlaubt. Ja. Aber deswegen habe ich ja diese Matten. Schwere Kindheit. Wir hatten eine schwere Kindheit. Ja. Also es war echt die einzige Regel bei uns im Haus. Ich durfte eigentlich alles, aber das nicht. Was so Schuhe aus? So, also ganz so in der Kindheit, was hältst du davon? Dass man im Haus die Schuhe ausziehen muss? Ja, nicht persönlich, sondern wenn man Besuch da hat. Also der Besuch die Schuhe auszieht. Also ich bin sowieso für Schuhe anlassen, immer, überall. Ja. Ich liebe Schuhe tragen. Ja. Aber als Kind war es eigentlich so, dass eigentlich alle immer die Schuhe ausziehen mussten. Egal wo ich war und wer bei mir war. Ja, weil Kinder dreckig sind auch. Ja, das ist halt, die waren im Wald spielen, die waren auf dem Spielplatz spielen. Aber wenn man weiß, auf dem Spielplatz liegt sehr viel Hundekot zum Beispiel rum. Das ist logisch. Ich sag mal, wenn 10 Kinder bei dir im Haushalt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind Hundekot unterm Schuh hat, stimmt, ja. Eigentlich 100, also bei einem Kind sind 10%. Wenn du 10 Kinder da hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo Hundekot in deiner Wohnung ist, eigentlich zu 100% gegeben. Deswegen. Ja, aber ich war letzte Woche nochmal auf einer Party, wo ungefähr 40, 50 Leute waren und dann am Anfang sofort so, könnt ihr bitte die Schuhe ausziehen? Oh, wo ich mir wirklich denke, Leute, die Wohnung wird eh dreckig. Man muss danach durchputzen. Das ist wirklich, ich kann nicht in Partystimmung kommen, wenn ich die ganze Zeit Socken rumrennen muss. Ja, ich bin auch absolut. Und ich bin tatsächlich, seitdem mein Studium zu Ende ist, habe ich keine Socken, für die ich mich schämen müsste. Ich bin immer lochfrei, weil ich in der Wohlstandsgesellschaft jetzt lebe und meine Socken einfach, wenn die ein Loch haben, werfe ich die einfach weg. Gut, du schämst dich sowieso für gar nichts, wenn man so deine Socken mal anguckt. Das sind bunte Ringelsocken. Also ich finde, in unserem Alter trägt man solche Socken. Schwarze Alternensocken. Schwarze, ich mag bunte Socken tatsächlich. Und wenn die Loch haben, werfe ich die weg. Dann kaufe ich mir neue bunte Socken. Ja. Genau. Aber trotzdem möchte ich auf einer Party nicht auf Socken rumhalten. Das hasse ich. Das ist ja auch gefährlich einfach. Da gehen ja sehr viele Leute rum. Ja. Dann tritt man sich auf die Füße. Vor allem sind Böden kalt. Böden sind kalt, ja. Also an 10 Monaten im Jahr. Außer du hast eine Fußbodenheizung. Aber dann hast du auch... Putzpersonal. Stimmt. Dann dürfen die Leute wieder nicht fahren. Nein, ich weiß nicht. Fußbodenheizung? Bitte? Bad habt ihr einen, oder? Nee, wir haben keine Fußbodenheizung. Nee. In unserem Das wird jetzt wieder zu privat. Soll ich mal Pause drücken? Nee, kann ich auch drüber reden. Also, ich mit meinen 8 Kindern als alleinerziehender Vater habe keine Fußbodenheizung, dafür aber ein Vor. Also so ein Haus. Mit Türmen? Mit Türmen und Mauern drumherum. Cool. Ja, cool. Die Kids haben früher gerne Cowboy und Indianer gespielt. Ja. Und dann, es ist mit so Holzpalisaden? Also sieht das so aus wie ein Lucky Luke-Comic? Nachträglich dran geschraubt, ja. Genau. ein Vor. Ja. Aber Fußbodenheizung erst, wenn sie aus dem Haus sind, oder? Weil die müssen jetzt hart werden. Achso, die wohnen im Keller. Also gibt es zwei Stockwerke. Eins ist Tiefparterre, eins ist Hochparterre. Und ich habe dann ja so ein Viereck, wo ich rumlaufen kann. Mhm. Und die Kinder sind unten drunter. Da sind auch keine Wände, damit die sich auch sozial... Also die müssen sich ihre Ecke suchen. Es gibt ja nur vier Ecken. Aber es sind 8 Kinder. Es gibt so eine gewisse Gruppendynamik, weil die Ecke ist natürlich jeder Ecke zwei, oder? Ja, das wechselt manchmal. Die sind ja auch unterschiedlich alt. Also der Älteste ist 23, der Jüngste ist 2. Okay. Man muss wirklich sagen, der 23-Jährige setzt sich ein bisschen besser durch als der 2-Jährige. Aber es sind auch 8 Jungs. Komisch, der 2-Jährige müsste doch noch total frisch sein. Und ja, aber irgendwie ist das, glaube ich, so ein Kraftding. Also, und ich hab auch Waffen da unten halt für die. Aber nur Waffen aus American Gladiators. Also so eine Tisch. Also Schaumstoffzeug. So große Wattetupfer, so Q-Tips, womit man sich bekämpfen kann. Und dann eine Tennisballkanone. Die gab es ja auch bei American Gladiators, wo man also Tennisbälle einfach schießen kann. Oh, da kann man das ist aber die brutalste. Das ist die brutalste Waffe. Ja, der Zweijährige ist auch in diesem Korridor, wo diese Tennisballkanone installiert ist. Obwohl Zweijährige halten sowas ja aus, die sind ja noch weich. Die sind weich, ja. Aber er traut sich trotzdem nicht. Ich überwache doch alles nur mit Kameras. Ich war letztes Mal vor 3 Jahren da unten. Und dann wurde ich tatsächlich von dem 17-Jährigen mit so einem Wattebausch kurz ohnmächtig geschlagen. Und der 15-Jährige hat mit der Tennisballkanone die ganze Zeit auf mich draufgehalten. Also bin da nur noch gerade so rausgekommen. Seitdem werfe ich einfach durch meine Luke im Vor. Also ich habe so eine Luke, da werfe ich manchmal... Also ich habe keine Biotonne, sagen wir mal so. Schweineeimer, genau. Da kann ich ja mit dem Besen reinkehren, weil ich habe ja Schuhe an, deswegen ist Lebensmittel auf dem Boden auch eigentlich nicht schlimm. Ja. So meine Lebensverhältnisse. Gut. Also deswegen komme ich auch gerne mal zu dir baden, weil von unten aus hier ist diese Kämpfe, die sind halt laut. Ne? Ruhiger. Also alles. Ja, ich muss mal auch überlegen, ob ich mir noch ein Türmchen baue, wo ich noch so ein ruhiges Zimmer habe. Ja, so ein ganz hohes. So ein hohes Zimmer. Ja. Genau. Die Idee. Ja, aber wie lebt man sonst in Städten? Also hier gibt es keine Schweine, also in normalen Wohnungen gibt es keine Schweineeimer. Ihr habt keinen Schweineeimer? Nee, wir haben einen Biomüll. Ah. Bei meinen Großeltern, die Landwirte sind oder waren, da gab es keinen Biomüll, da gab es einen Schweineeimer. Schweineeimer, auch so. Ja. Schweine fressen ja auch alles. Ja, spätestens auch Schwein zum Beispiel. Ja. Aber das machen auch Tauben. Zum Beispiel, Tauben essen auch Schwein. Und Schwein. Wahrscheinlich ist Taube auch Schwein. Ja, Hühner essen auch Huhn. Ja. Die lieben das. Ist das so, weil die das nicht wissen oder ist es ihnen einfach egal? Die wissen das nicht. Schmeißt denen da was Leckeres zu essen? Das ist ja gekochtes Zeug. Ja, aber die Tauben, die ich damals gesehen habe, ihren überfahrenen Artgenossinnen oder Genossen essend, hätten schon sehen können, Mensch... Taube? Ist jetzt ähnlich wie die anderen Jungs. Also natürlich gucken Tauben selten in den Spiegel, auch wenn sie das in der Stadt sehr gut tun könnten. Ja. Spiegelt ja viel in der Stadt. Ja, also es gibt genug Flächen, wo man sich genau auch mal ein bisschen pflegen könnte. Jedenfalls hätten die sehen können, Mensch, das, was da auf dem Boden liegt und was da drin rumpickt, das ist schon mal das Gleiche. Und ich glaube, ich gehöre dazu, sonst würden sie mich ja verscheuchen. Aber das ist denen scheißegal. Das ist was Leckeres zu essen. Ja, ich weiß nicht, ob Taube lecker... Taube wird auch gegessen in manchen... Ja, gibt's nicht. So besondere Tauben, wie heißen die? Rebtaube? Rebtaube. Ist eh auch, die Frage habe ich mir schon mal gestellt, Ente, ist das die Ente, die man auch so auf dem Ententeich sieht, oder? Ich glaube, das sind größere. Die sind so... Die sehen anders aus. Okay. Ich habe aber keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Jo. Es gibt viele Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Ist mir neulich aufgefallen. Ich weiß zum Beispiel nicht mit 30 Jahren, was ein Workshop ist. Alle reden von Workshops. Ja, ein Workshop. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wie? Ein Workshop. Das ist so ein Wort, das jeder benutzt, aber ich keine Ahnung, was das ist. Ja, ist so ein... Das musst du mir nicht erklären. Ich finde es eigentlich ganz witzig, das nicht zu wissen. Ja, aber es steckt doch schon im Namen drin. Also du hast ein Ladengeschäft. Da geht jemand arbeiten. Also im Prinzip ist alles ein Workshop, wo jemand drin arbeitet und wo du Sachen kaufen kannst. Das ist also der Workshop. Okay. Ich dachte, es sind so Events irgendwie, wo Leute hingehen und dann passieren. Nee, Quatsch. Das ist ein Laden und da kannst du arbeiten. Ah, was dafür bezahlen. Man kann sich Arbeit kaufen. Das ist kein Cigarette Shop, wo man Zigaretten kaufen kann. Sondern nee, du kannst Shop, wo man Work arbeiten kaufen, kaufen genau. Ja. Also du zahlst dafür, arbeiten zu dürfen. Ja. Ja. Dann gehst rein, guten Tag. Tag. 30 Gramm Work, bitte. Bitte packen Sie es gut halt ein. Dass ich muss mit der Bahn noch heimfahren, das ist nicht zerdrückt in der Tüte. Du kannst ja halt aber Arbeit einkaufen, ja. Ja, cool. Also je nachdem, was du halt haben willst. Toll, jetzt weiß ich es und jetzt... Ja. Heute aber es ist mir noch nicht aufgefallen, dass ich einfach nicht weiß, was das ist. Ein Workshop, ja. Und das ist mein Ernst. Ja, wir haben dir jetzt aufgeklärt, deswegen müssen wir dir nicht lange hier ausweizen. Jo. Ich weiß auch nicht, wer Marco Polo war. Keine Ahnung. Der hat dieses Spiel erfunden, wo man Sachen ausknobeln kann. Verstecko. Nee, Marco Polo. Ah, das ist Verstecken, genau. Oder wenn du Verstecko mit den Füßen, bei uns hat man Tip-Tap genannt, aufeinander zugehst und immer einen Fuß vorsetzen musst und wer oben drauf kommt. Hühnerdepperle. Hühner. Oder Tip-Top. Ja, TikTok hieß es bei uns. Jedenfalls gibt es dann auch mit Marco Polo, glaube ich. Marco Polo. Ja, nee, aber diese Person, ich weiß nicht, ich weiß gar nichts über den. Ja, er muss relativ viel erfunden haben, auf jeden Fall. War wahrscheinlich ein Erfinder. Ein Spielerfinder. Ja, heute klären wir ziemlich viele Sachen aus unserem enormen Wissensfund, aus dem wir schöpfen. Also er hat auf jeden Fall dieses Polo-Spiel erfunden. Ich finde es ein bisschen schade, dass du dich so über mich lustig machst. Also. Wieso? Weil das stimmt auch gar nicht. Mit dem Workshop in Marco Polo. Ich weiß es wirklich nicht. Mit dem Workshop? Ja, und Marco Polo, über den weiß ich auch überhaupt nichts. Ja, ein Seefahrer wahrscheinlich. Okay. Aber nicht so berühmt wie Christoph Kolumbus, den kennt ja jeder. Wer war das? Ziemlich viel passiert mit dir, Peter. Der... Die Indianer entdeckt hat. Ja, in Inder. Nein, Kolumbus kenne ich. Ja. Aber Marco Polo ist mir neulich aufgefallen, weiß ich nichts über den. Und ich hätte es mir ja kurz in 5 Minuten, in 2 Minuten anlesen können. Aber ich dachte, ich bleibe einfach dabei. Es gibt Sachen, die ich nicht wissen muss. Ja, es gibt auch Sachen, also ich weiß über Marco Polo, aber vielleicht willst du ja gar nicht wissen. Also ich bin mir relativ sicher, er war auch Seefahrer. Ja, das glaube ich. Hat relativ viel entdeckt. Wahrscheinlich auch Spanier. Da bin ich mir aber schon unsicher. Polo, ja. Kann auch Italiener gewesen sein, aber die waren nicht so eine große Seefahrernation. Die Spanier, vielleicht war auch Portugiese, genau. Oder also da fängt es schon an, schlecht zu werden. Auf jeden Fall hat er dann später, ja, irgendwie haben sich viele nach ihm benannt. Ja, ja, der also ist ja ganz berühmt. Der Name ist sehr berühmt. Ist das ein Reiseunternehmen auch? Du kannst auch Marco Polo reisen. Ja, oder ich so. Glaube. Genau, also deswegen muss er ja irgendwas mit Seefahrt zu tun haben. Ist das nicht ein Reisebuch? Ding. Ja. Reiseführer. Vielleicht hat er die auch selbst schon von damals geschrieben. Dumont. Mit Tipps. Von Meyer Dumont. Ah, das ist ein französischer Verlag. Nee, das ist ein... Dumont? Meyer Dumont. Dumont ist deutsch. Echt? Also es gibt in Stuttgart auf jeden Fall den Meyer Dumont. Egal. Ah, die haben auch die... Ach. Ich kenne auch einen, der da arbeitet, deshalb weiß ich, dass die in Stuttgart sind. Egal. Ich glaube, wir müssen uns mal ein bisschen sortieren, oder? Wir sind so verfahren heute. Herzlich willkommen zu Folge 9. Ja, Folge 9. Ja. Wir fangen einfach nochmal an. Nö. Mit. Wir machen was ist so, dass ich überhaupt keine Ahnung von Workshops habe oder Marco Polo? Ja. Die schneiden wir alles mal. Aber wieso? Klar, schneide ich alles weg. Wieso sprichst du heute ausgerechnet deine Wissenslücken an? Willst du das, mal, vielleicht sollten wir auch einfach mal, wir brauchen Leute, die uns aufklären manchmal, vielleicht so. Ja, nee, mir ist das nur aufgefallen, dann dachte ich, dass jemand mal einfach auch sich von den Zuhörern die Mühe macht und uns auch mal was zurückgibt und einfach den Wikipedia-Artikel zu Marco Polo in die Kommentare kopiert. Muss ja gar kein nettes Wort dabei sein. Einfach uns mal einen Kommentar da lassen, lest doch mal einfach Wikipedia. Heutzutage muss man doch nichts mehr als Wissenslücke haben. Eigentlich nicht, ne. Nee. Ja, sonst mache ich das ja auch, wenn ich was nicht weiß, gucke ich bei Wikipedia, was der war oder was das ist. Aber da dachte ich, nee, ich lasse es jetzt einfach und warte bis zum Schaumbad. Und fragst mich. Und erzähl das. Ich mich für Seefahrernationen total interessiert. So. Ja, du bist doch so ein... Alter. Du hast Bier mitgebracht, wo ein Schiff drauf ist. Und Störtebeker heißt aber. Ja. Weiß ich auch, habe ich auch überhaupt keine Ahnung, wer das war. Ja, das war dann eher so die nordische Version des Seefahrers. Aber ich glaube, der hat mehr geplündert. Der norddeutsche Marco Polo. Störtebeker war, glaube ich, tatsächlich ein Pirat. Ja, aber auch da habe ich kein Wissen. Wahrscheinlich so ein... Ja, ist ja scheißegal. Du hast auf jeden Fall... Der einzige Seefahrer, den ich wirklich kenne, ist Captain Blaubeer. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Storys immer stimmen. Außerdem finde ich den schlecht. Ja? Also Captain Blaubeer finde ich nicht gut. Das ist halt ein Lügner. Ja. Verdammter Lügner. Und sowas würden wir halt in diesem Podcast nie tun. Und deswegen... Lügen? Lügen, ja. Ja. Genau. Ich würde sagen, wir machen kurz einen kurzen Break. Ich muss mal aus der Wanne steigen. Mich mal kurz abrubbeln. Bevor du kurz hier reinmachst. Hier unangenehmerweise direkt auf die Toilette neben der Wanne setzen. Immer ein bisschen unangenehm. Das ist echt unangenehm jetzt mal, weil ich tue immer so, ich lese dann irgendwie in meinem Handy. Ja, drück stimmt, so ja. Also du tust wirklich so, als wäre nichts. Ja. Und vielleicht machen wir so einen üblichen Einspieler, Abbinder. Ja. Yo, yo, ja, so. Okay. Vielleicht rappst du auch mal einfach Freestyle, so wie Eminem Trump gedisst hat. So. Wir steigen nachher ein mit einem Diss-Track, den Peter rappt. Versprochen. Bis dann. Das ist das Schaumbad Bulauch. Das ist das Schaumbad Bulauch. Das ist das Schaumbad Bulauch. Front sun, no seeds on the bumpy beady up in the drive-through or for two. I got the grip and pull another knot like my shoe. And each I'm digging up in here in this pickle. A riddle of my missile likes to solve all the riddles. Like a pipe on my brother, another for your mother. Double, double, super size, and don't forget the fries. Stark, stark, stark. Danke, danke, danke. Habe ich kurz so ausgeschüttelt. Fett, fett. Danke. Du kriegst auch richtig einen Slang dann drauf. Wenn ich rappe, bin ich total... Bei mir ist ja auch immer so, wenn ich rappe, dann klinge ich immer wie ein Norddeutscher. Ja, also, ja. Mach mal. Nach der nächsten Pause, oder? Oder nach der nächsten Pause. Nee, ich rappe dann nach der nächsten Pause. Dann kriegst du einen Hamburger Einschlag. Cool, Mann. Ja. Ich freue dich, wäre Krankenschwester beim Roten Kreuz oder bei der Bundeswehr. Doktor hat schon lange keinen Bock mehr, mich zu behandeln und ich gehe auch nicht mehr hin, weil ich ohne Arzt viel glücklicher bin. Siehst du, merkst du, da kommt so ein... Auch gerade aus dem Ärmel geschüttet? Ja, ja, das ist nicht vom Fettes Brot, das ist von mir. Ah, nicht schlecht. Fettes Brot, wie war das? Fettes Brot? Kenn ich nicht. Fettes Brot? Du kennst halt keinen. Oh Gott, das ist eine anstrengende Folge, weil du einfach so tust, als würdest du nichts kennen. Ja. Die drei wichtigsten Sachen auf der Welt. Workshops, Marco Polo und Fettes Brot. Fettes Brot, ja. Das ist ein dick belegtes Brot. Wenn du morgens so richtig Hunger hast und machst dir so ein fettes Brot. Irgendwie schön Käse drauf, schön Butter drauf und dann aber noch ein Gewürzgürkchen zum Beispiel schneiden. Das ist dann fettes Brot. Aber muss auch Fett irgendwie drauf sein oder ist es einfach nur dick? Beides eigentlich. Also Fett ist halt die Butter. Ja. Und dann noch irgendwie eine Garnitur. Mhm. Ja. Mortadella hat viel Fett. Salami. Mortadella oder Butter halt. Käse. Käse. Nutella besteht, glaube ich, auch eigentlich nur aus Fett. Nee, ist viel Zucker. Fett und Zucker. Fett und Zucker, ja. Aber wir essen ja beide kein Nutella. Deswegen. Nee. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ja, nee, das war's schon eigentlich. Achso, also, ja. Aber du bist ein guter Rapper. Ja, genau. Ja, du wirst norddeutsch, wenn du rappst. Ich klinge immer wie so ein Latino aus San Diego. Ja. Ein bisschen. Ziemlich cool. Cooler Einschlag auch so. Zungenschlag hast du auch fett drauf. So. Ja. Ja. Klang so ein bisschen so, als wärst du bei Cypress Hill mal gewesen. Cypress Hill. Cypress Hill. Kennst du die? Cypress Hill? Kenn ich, ja. Ja, kenn ich. Super, langsam kriegen wir die Kurve. Die unwissende Folge hätten wir so auch. Also ich kenne halt Insane in the Membrane. Insane in the Membrane. Die Temple of Boom war ziemlich gut. Ja, und ja. Hello, my name is Dr. Green Dump. Ja, das kenne ich auch schon. Der war auf einer späteren Platte, glaube ich. Weil die Temple of Boom, glaube ich, hieß sie. Temple of Boom. Gut. Die war ziemlich fett. Da war auch, glaube ich, Insane in the Membrane. Ja, drauf. Wir haben das früher auch viel gehört in unserem Clubhaus. Und im Fridays lief der wahrscheinlich. Also der Name Fridays lässt eigentlich zu. Nein, eher nicht. In unserem Clubhaus lief das. Okay. Wir hatten so ein Clubhaus, das war die Garage von einem Freund. Ah, okay. Und wir hatten da im Winter einen Holzofen drin. unter dem Schild, wo drauf stand, polizeilich, Feuerpolizeilich verboten und so, ja. Ich dachte, wieso? Fuck the police. Fuck the police und dann, das habe ich sehr gehört. Harte Rebellen, das habe ich sehr gehört. Und natürlich Bodycount mit Copkiller. Ja, das Copkiller. Ist bis heute noch jeden Tag. Ich auch. Und dann schön Oettinger getrunken oder Grafensteiner. Und Grafensteiner. Adelskrone. Copkiller und Feuer gemacht. Ja. Kamen sogar mal die Bullen, weil wir zu laut waren. Ach. Und dann haben wir reingeguckt, bitte ein bisschen leiser. Und aber nichts zum Feuer gesagt. Nee. Vielleicht, ich habe dieses Schild auch lange nicht mehr gesehen. Ist da nochmal Feuer, Licht und Feuerpolizei? Offenes Feuer und offenes Licht, irgendwie so. Polizeilich verboten. Ja, polizeilich verboten. Ich, als wäre die Polizei da in die Garage gelatscht, auf einem Privatgrundstück und hätte gesagt, müssen wir verbieten. Ja, es klingt halt so derbe. Und der Deutsche lässt sich davon noch mehr einschüchtern. Klar, da polizeilich irgendwo steht. Ja. Außer er sitzt halt in der Garage und hört gerade Bodycount mit Copkiller. Genau, dann ist es eher motivierend, Feuer zu machen in der Garage. Ja. Oder in Silos stand es auch immer, glaube ich. So Silage. Silage, aber Silage ist auch hochgefährlich. Die fackeln ja oft ab. So. Wegen diesen ganzen Gasen, die da stehen. Ja. Und da sterben Leute drin, weil es kein Sauerstoff gibt. Ja. Also. Ja, und auch so diese klassischen Landsilos sind sehr oft abgefackelt. Da hat sich der Bauer halt geärgert, weil sein Futter weg ist. Weißt du, wo man so zwei Beton... Ich habe ja auch landwirtschaftliche Verwandtschaft, deswegen habe ich als Kind immer mitgemacht, wo man einfach so zwei Betonmauern hatte. Ja. Und dann hat man Gras in die Mitte gekippt. Dann musste einer mit einem schweren Traktor drüber fahren. So vorne und hinten so Betonbeschwerung. Und dann hat man platt gefahren. Cool. Und dann ist wieder einer mit einer Lage Gras drüber gefahren. Und dann wurde wieder drüber gefahren. Und so wurde das Gras einfach zerquetscht und dann kam eine Plane drüber. Ah, okay. Und die Dinger, wenn die aber an einem zu heißen Tag zum Beispiel gemacht wurden, sind die auch manchmal dann halt abgefackelt. Ah, okay. War halt das Futter für den Winter weg. Scheiße. Ja. Und deswegen, aber faszinierend. Silos abfahren, ja. Faszinierend, ja. Ja, meine Großeltern, also die Landwirte, von denen ich vorhin schon mal erzählt habe, die hatten auch so ein Silo. Und das war ganz cool. Das hatte dann, das war, was weiß ich, gefühlt 100 Meter hoch für mich als kleinen Mann. Und alle paar Meter hat es eine Tür. Und das war ganz abgefahren. Und dann konnte man da das Zeug rausholen. Aber das ist die Hightech-Version. Die Eifel-Version war halt diese zwei Betondinger. Und da muss man mit dem Traktor drüber fahren. Und da ist auch der Traktor manchmal umgekippt. Er war ganz so ohne. Weil er wurde ja immer höher, dieser Haufen aus Gras. Er hat auch manchmal so doofe Kuhlen bekommen. Dann ist der Traktor mit seinen Gewichten so gesprungen. Und dann musste das ganze Dorf kommen und das rausziehen. Nee, ist mit einem anderen Traktor rangefahren, hat ihn wieder rausgezogen, aber derjenige, der am Traktor saß, ist halt mit dem Traktor umgekippt. Nee, so war ja nicht Highspeed, sondern man ist mit dem Traktor umgekippt. Okay. Aber, ich dachte, in der Eifel ist ein Leben eh nicht so viel wert. Doch. Okay. Es sind ja sehr wenige Menschen da. Ja, stimmt. Von daher, welche sind dann ehrlich? Ja, stimmt. Ist dann ja schon dramatisch. Ist ein ganzer Landstrich auf einmal unbewohnt, wenn zwei Leute sterben. Ist ja auch scheiße. Deswegen, also in der Eifel zählt ein Leben mehr als in diesem großen, anonymen Stuttgart, wo gerade hier im Stuttgarter Westen werden dauernd Leute erschossen. Erschossen, ja. Keiner interessiert sich dafür. Außer du, weil du mit deinen Raps einfach aufarbeitest mit deinem Freestyle. Ja, genau. Ich rüttel die Welt auf. In Stuttgart Süd zum Beispiel, sich gar nicht interessieren für unsere Stuttgart Westen Mauer. Ja. Stuttgart Süd, hört mal zu. Hier in West war wieder ein Mord. Das ist schade. Schade. Schade. Du, ich wollte dich noch auf. Ich war ja letzte Woche in Hamburg. Ah, ja, willkommen zu unserem Reisepodcast, das Schaumbad. Nee, wo Jean-Paul Prüm jede Woche verreist ist. Ja, komischerweise. Immer vor dem Podcast. Aber das war ja Arbeit. Ich habe mir. Nee. Naja. Ja, Arbeit. Ich war lesen zum Beispiel. Aber ich habe einen Schnupfen mitgebracht. Ein was? Ein Schnupfen. Ah. Ein Schnupfen aus Hamburg. Ja, woher sonst? Was ich mir auch mitgebracht habe, war eine tolle Information. Ich habe gemeinsame Bekannte getroffen. Die haben mir erzählt, du wärst mal 5 Tage in Hamburg gewesen und hättest eigentlich von morgens bis abends nur im Tippel gesessen. Wer hat das erzählt? Gemeinsame Bekannte. Die gemeinsame Bekannte in Hamburg? Ja. Okay. Und die haben gesagt, Peter war da. Er hat immer einen Bogen um den goldenen Handschuh gemacht und ist dann einfach in Tippel gegangen. Und da hat er den ganzen Tag gesessen. Ja, Tippel ist... Du hast den Hamburger Lifestyle einfach aufgesogen, du bist mehr local als die Locals selbst. Sobald ich da bin ich da local. Ja. Ja. Und auch im Tippel. Und dann wollte ich dich fragen, wo der Tippel ist, weil ich bin nur dran vorbeigelaufen. Das ist eine Kneipe. Ja, das ist eine Kneipe. Ja. Ganz normale Kneipe mit ganz normalen Kneipe. Stühlen und einer Gurke. Da ist auch eine Gurke drin. Zwei Gurken sogar. Zwei, was? Ah, zum Abmelden hier. Ja, ja. Gurken zum, also zum Ausmisten. All unsere Hörer sind Heinz Strunk-Fans, glaube ich. Deswegen wollte ich nur auf. Also eine Gurke ist ein alter Zockautomat, den man so richtig schön... Ein schöner Novo-Line. Schön hochdrücken kann. Ja. Ja, bei meiner letzten Hamburg-Reise wollten wir die scheiß Gurke abmelken. Ja. Haben wir aber leider nicht geschafft. Ja. Oh. Immer voll gestopft. Aber konnten sie leider nicht ausmisten. Und das war ein Tippel. Das war ein Tippel. Ja, Tippel 2 heißt der tatsächlich. Tippel 2, stimmt. Ja. Tippel 1 kenne ich nicht. Ja, das ist genauso wie hier in Stuttgart gibt es Max und Moritz 2. Das ist am Gaskessel unten. Ja. Ich habe aber mal das Max und Moritz 1 sogar gefunden. Das ist doch im Osten beim... Genau, das ist in der Nähe vom Schlapatius. Ja. Aber ich kannte immer nur das Max und Moritz 2. Und das war wie so eine Erleuchtung. Irgendwann durch den Stuttgarter Osten gegangen und dann stehe ich auch einmal vor diesem Max und Moritz und dann so, wow. So geht's bestimmt. Hier ist der Ursprung. Und vielleicht sollten wir uns mal auf die Suche gehen, begeben nach dem Tippel. Ja, könnte man echt mal machen. Ja. Das ist doch mal eine Schaumbadreise wert. Eine Schaumbadreise, das Schaumbad sucht das Tippel. Lassen wir uns bezahlen von unseren Werbepartner. Genau, und dann nehmen wir einfach dieses Aufnahmegerät mit. Man hört die ganze Zeit Nebengeräusche in Hamburgs Straßen und da hinten müsste es sein. Und dann, wir haben gefunden. Und dann, ja. Und dann müssen wir uns das glauben. Aber ich mag den Moment, wo du dich schon immer, ich habe mich sehr lange gefragt, wo ist Max und Moritz? Also eine Kneipe schon Max und Moritz zu nennen, ist ja schon. Ja. Ja. Naja. Gibt Schlimmeres. Genau. Alles mit Bar hinten ist zum Beispiel schlimmer. Ja. Außer die Bar, fuck. Aber das Bar auch vorne. Das ist ja, mein, ja, das war ja deine Geschäftsidee. Genau, das ist mein. Hast du schon mal on air erzählt? Nee, werde ich auch nicht tun, weil sonst. Also, das klaut dir ja, ne? Genau. Ja. Tippel. Wir waren dann ja auch, sind auch über die Reeperbahn und die Seitenstraßen gegangen und standen dann auch flugs vom Goldenen Handschuh gegenüber der Elbschlosskeller. Und ich habe mich dagegen entschieden, in beide Kneipen reinzugehen. Warum? Weil ich Angst hatte, Katastrophentourist zu sein. Ja, stimmt. Das ja. So, seitdem Heinz Strunk, glaube ich, über den beide Kneipen geschrieben hat, in seinem Bestseller, gehen wahrscheinlich immer irgendwelche blöden 30-Jährigen da rein und trinken da ein Bier und gucken sich so um und gucken sich dieses Elend an. Ich war so einer, ja. Ja. Und ist dieses Elend auch zu sehen? Ja, total. Ja. Ja. Ist wirklich schlimm. Also im Elbschlosskeller kommt, glaube ich, in Heinz Strunks Buch Die Zunge Europas. Nee, der ist auch im Goldenen Handschuh tatsächlich, auch mit. Ja, ja, da wird er ja mal thematisiert, aber schon, das ist ja lange vorher. In der Zunge Europas ist es auch drin, ja. Ja, da geht er da irgendwie auf Sauftour mit diesem Mädchen und dann landet er da und deshalb wollte ich da auch rein. Aber Die Zunge Europas ist ja kein berühmtes Buch gewesen. Ist trotzdem ein gutes von ihm. Ja, ich finde es fantastisch, eines meiner Lieblings. Ja, da ist auch meine Lieblingsseite eines Buches überhaupt drin. Mit dem Uhrmacher? Nee, nicht der Uhrmacher, sondern Terminator 2, wo im Stahlwerk von Terminator 1 geschockfrostet wird und der Terminator 2 auf dieser einen Seite des Buches steht ungefähr 25 Mal Wort Terminator, weil er einfach die Geschichte des Terminators wiedergibt. Ganz geil. Und es ist einfach eine sehr gute Seite Buch, weil du immer wieder denkst, wie geil, in dem Satz steht schon fünfmal Terminator, entweder 1 oder Terminator 2, weil die gegeneinander kämpfen. Und der Terminator 1 gegen Terminator 2, den scheinbar überlegen abdrückt, aber der Terminator 1 sich duckt und du liest halt einfach immer nur Terminator und das macht Spaß. Ja, das ist schön sowas. Ja. Da gibt es genauso eine Seite mit Uhrmacher. Er will da zum Uhrmacher seine Uhr reparieren lassen. Und da steht immer Uhr, ne? Uhrmacher. Also Uhr und Uhrmacher. Der Uhrmacher. Also ich habe es ja als Hörbuch gehört und dann sagt er das so nett. Ja. Ja. Das Buch könnte ich immer aus dem Schrank ziehen. Jedenfalls habe ich mich dann tatsächlich nicht reingetraut. Ja, also du warst in beiden drin? Nee, im Goldenen Handschuh war ich nicht. Nee. Okay. Aber da gab es das Buch auch noch nicht. Okay. Als ich das letzte Mal da war. Ja, und es war tatsächlich so der Punkt, will ich jetzt auch so jemand sein, der nur in den Goldenen Handschuh geht, um in den Goldenen Handschuh zu gehen. Und dann habe ich mit Jonas von Kilwärmer ein Bild vorm Goldenen Handschuh gemacht, weil eigentlich noch billiger ist, weil sich da vorstellen und haha, Goldener Handschuh, aber nochmals reingegangen sein, ist ja eigentlich, aber man hat keinen gestört von diesen Kandidaten, die da an der Theke. Wir waren dann In Hongkong natürlich. Ja, da natürlich. Kann man ja einfach Körbchen trinken gehen. Ja. Und im Sorgenbrecher. Das kenne ich gar nicht. Das ist in der gleichen Straße. Auf dem Berg. Ja. Hamburger Berg. Hamburger Berg heißt die Straße. Da im Sorgenbrecher. Das ist eine normale Szene-Kneipe. Da sahen alle aus wie Punkrocker oder Hipster. Also okay. Ja, so wie überall in St. Pauli. Überall in St. Pauli, außer vielleicht im goldenen Handschuh. Und vielleicht sollte man die Leute auch da alleine lassen. Weil vielleicht, ja. Das ist ja auch ihr letztes Refugium. Ne. Ich weiß gar nicht, ob Heinz Strunk dem goldenen Handschuh damit einen Gefallen getan hat. Weil Probleme hatte er da vorher keine, wahrscheinlich finanziell. Ja, glaubst du, der leidet darunter, der goldene Handschuh? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Aber vielleicht der Alltags-, der Hardcore-Alkoholiker, der da an seiner Theke verfault wird, auf einmal zum Kulturgut. Ich weiß nicht, wie der sich fühlt. Ach, das kriegt er auch gar nicht mit, der Assi. Ja! Der Säufer. Stimmt, oh. Ja. Nee, ich weiß nicht. Ich hab mich jedenfalls nicht mehr reingetraut. Irgendwie, weil ich nicht... Man wird ja auch... Man fühlt sich so ertappt. Weil sich dann wahrscheinlich jeder denkt, ah, der Typ ist doch nur drin, weil er dieses Strunk-Buch gelesen hat. Ja. Und vor allen Dingen diesen Strunk-Bestseller, obwohl... Und dann kommt so ein bisschen die Ehre, ich kannte Strunk schon, bevor er cool war. Ah, jetzt so, ist, du beschreibst genau mich, wie ich im Elbschlosskeller war, vor ein paar Jahren. Ja. Aber da war Strunk noch nicht bekannt. Da war er noch nicht so bekannt, Da war er kein Feuilleton. Ja, man kannte sein Fleisch ist mein Gemüse, aber mehr nicht. Und das war ja auch kein Riesenmarkterfolg für dich. Vor allem war das ja auch nur so ein kleines, so ein paar Seiten in dem Buch und nicht das ganze Buch. Ja. Aber ich war schon so ein bisschen Fanboy und habe mich dann auch umgeguckt nach den Leuten, die er da in dem Buch beschrieben hat und so. Also schon echt, jetzt fühle ich mich schlecht, danke. Nein, du hast es ja vor dem Hype gemacht. Ja. Da wurde der Elbschlosskeller wahrscheinlich auch noch nicht überlaufen. Ich bin da auch, ich finde auch vor 5 Jahren gab es ja auch den Schräggastro-Führer Stuttgart und ich finde es noch immer okay, in so Schräggastro zu gehen. So wie der Palmenhof. Schräggastro, ist das ein Wort? Das ist ein Wort tatsächlich. Also das ist der Begriff dafür, Kneipen, wo eigentlich Leute sitzen, die sich aufgegeben haben, zum Feiern reingehen, um die schlechte Atmosphäre aufzusaugen. So würde ich definieren. Und da gab es mal einen Stuttgarter Schräggastro-Führer, der auch tatsächlich sehr lustig geschrieben ist und die Leute auch liebevoll gemacht haben. Da ist unter anderem der Palmenhof drin oder Danziger Stüble. Okay. Ist Westend auch drin? Westend ist, glaube ich, tatsächlich auch drin. Das ist Stadtbezirken gegliedert und der Wirt kommt auch immer, wird vorgestellt und so, ist wirklich liebevoll gemacht. Okay, cool. Aber zeitgleich denkt man jedes Mal, wenn man da reingeht, wenn da jetzt zu viele tun, dann zerstöre ich die Atmosphäre. Ja, aber der Wirt freut sich über jeden Cent mehr Umsatz. Und ich finde, in Stuttgart ist dieser Trend auch so gering, dass man das auch machen kann. Also im Palmenhof, da trinkt man halt dann mit ein Bier und kommt ja auch mit den Leuten in Gespräch. Das ist ja nicht so beobachten, sondern man geht halt rein. Ja. Ja, ja, ich war ja viel in auch so einer Kneipe, wie du gerade beschrieben hast. Und irgendwann wirst du auch Teil davon. Genau, Und, aber die Wirtin hat sich immer sehr gefreut, wenn da junge Leute kommen. Ja. Die hat sie immer sehr gut behandelt. Und wenn ich mal ein paar Wochen nicht da war, hat sie immer gleich, oh, wo warst du, mein verlorenes Kind? Also eine ganz nette Mutti hier in der Kneipe um die Ecke. Ja. Und dann ist ja schön. Und die alten Säufer an der Theke, die... Die sind auch nicht scheiße und die labern dich dann voll und freuen sich, dass da andere Leute sind. Ja, oder sie interessieren. Ja, ich finde auch so, Kneipen muss man unterstützen. Ich habe ja auch mein Highlight in der Stadtmitte, wo ich gerne hingehe. Die haben ja ein Bier des Monats. Pilzpub, den kann man auch ruhig erwähnen, den Pilzpub Alt Stuttgart. Die haben ein Bier des Monats, jetzt hat der Sohn übernommen, seitdem ist... Was war es, letzten Monat Rothaus, Tannenzäpfle? Die haben immer ganz ausgefallene Biere des Monats. Also der Name Pilzpub wird wirklich mit... Stolz getragen. Ich habe auch mal ein Bier des Monats getrunken. Ganz kleine Brauerei, Warsteiner. Oh. Gab auch mal Veltins. Und einmal habe ich mich besonders gefreut. Bier aus der Heimat, Bitburger. Oh, also Bitburger ist ein Monat Bier des Monats, Bitburger. So ein Underground Craft Bier aus der Eifel. So eine ganz kleine Brauerei. Das ist ja fantastisch. Ja. Aber seitdem der Sohn übernommen hat, ist die Einrichtung noch ein bisschen schlimmer geworden. Ja, jetzt, also ich kann es vorher nicht. Jetzt sieht aus wie eine Shisha-Bar mittlerweile. Ja, so ein genau, bisschen. Das ist ganz schlimm aus. Früher sah es einfach aus wie eine Bar, jetzt sieht es aus wie eine Shisha-Bar, aber trotzdem noch wie eine Bar. Aber seitdem kriegst du immer noch einen kurzen, manchmal ausgegeben. Und das ist ja auch ganz nett. Ja, weil er sich auch so freut über junge, coole Gäste, Leute, ja, über Gäste. Ja. Nicht nur kaputte Säufer, die die Gurke abmelken, sondern junge Hipster-Truppen mit ihren Brillen und Bärten und Mützen und blauen Kapuzenpullis. Und beschreibst du mich gerade, wie ich hier sitze? Moment mal, ich habe eine... Er hat mich gerade beschrieben. Jetzt, eben wusste er nichts, jetzt ist er frech. Das ist die Konfliktfolge. Die Folge zerbricht alles im dritten Teil von Das Schaumbad. Ja, das ist so dramaturgisch ganz gut. Mit Folge 10, was ist dann... War es die letzte Folge? Die Protagonisten. Der Bruch vor dem Jubiläum. Das könnten wir machen. Letzte Folge. Die letzte Folge. Das ist heute. Heute ist die letzte Folge. Der Bruch vor dem Jubiläum. Wir machen so eine... Nee, da müssen wir noch so eine Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz machen, wo wir uns gegenseitig anschreien und jeder danach von uns einen eigenen Podcast macht. Ungefähr wie die AfD das auch immer macht. Ja, genau, die Frauke Petri-Nummer. Ja, dann gibt es halt den Podcast Das Schaum und Der Bart. Oder so. Der Bart. Wie der Bart. Der Bart. Der, die Schaum und Der Bart. Ja, wir trennen uns, weil es dir zu antisemitisch wurde. Genau, ich sag dann einfach, du bist ein Nazi. Ich schwing die Nazi-Keule und du nennst mich Linksextremist. Und dann haben wir es schon, wegen dieser Cop-Killer-Nummer, weißt du, weil ich ja eben zweimal Bodycount zitiert habe. Und du ja eher auch in der rechten Ecke zu verorten bist. Wegen deiner Waffenliebhaberei. Das stimmt, ja. Ich habe einen Butterfly und eine Schusswaffe hier rumliegen. Also ich kenne keine linke Person, die eine Waffe hat. Ich habe noch nie Linke mit einer Waffe gesehen. Andy Bader. Der sagt mir nichts. Wer ist das? Das, der ist mit Marco Polo um die Welt gesegelt. Andy Bader und Marco Polo. Hat Workshops gemacht in Australien und Südamerika. Wäre eigentlich eine schöne Zeichentrickserie. Andy Bader und Marco Polo. Sie reisen immer an und dann Marco so, ey, lass die Leute in Ruhe. Und Andy Bader sofort so klatsch, klatsch. Und dann so Leute, Workshop, Revolution. Und dann so, wir waren bisher schon frei. Ja, jetzt seid ihr freier. Freier. Welchen Dialekt hat der Bader eigentlich gebraucht? Woher kam der? Weiß ich nicht. Also auch noch wissen Sie. Ja, glaub, Frankfurter Schule? Nee. Obwohl, sag ich jetzt einfach. Es war nur geraten. Also die Enzlin war Schwäbin. Ja, ich glaube, der Bader war schon Rhein-Main-Gebiet, ja. Kann gut sein. Wäre halt cool gewesen, wenn er so ein Kurfränkisch geredet hätte, weißt du? So Bülent-Schälern-mäßig. Kurfälzig. Kurfälzig. Oh, da gehen sie steigen sie uns auf Dach, Kurpfälzer-Fans. Wir Kurpfälzer. Ja, aber wenn er halt so wie Bühlen-Schälern geredet hätte, so, jetzt machen wir, ich kann nicht mehr den norddeutschen Dialekt. Und zur Ruder kaufe, wenn du Ruder Alise kannst. So. Genau, so hat er geredet. Dann halt so ein macht kaputt, sagen wir mal kurz auf Kurpfälzig. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Ah jo, macht kaputt, was euch kaputt macht. Ja, super. So, wer will ein Comedy-Programm? Bader und Polo. Und dann Bader kommt von Baden. Ja. Das ist ja Nordbaden, Kurpfalz. Ja, ja, und wir haben uns ja auch nach Bader benannt. Das Schaumbader. Andreas Schaumbader. Andreas Schaumbader. Nicht schlecht. Andreas Schaumbader. Bei diesem Film, Bader-Meinhof-Komplex. Da badet er viel. Badet er tatsächlich auch. Ja. Nee, aber diese... Der Bader-Meinhof. Fun Fact Time. Dililili. Fun Fact. Andreas Bader hat nie gebadet. Nee, diese Enzlin war die schwäbische Frau, oder war das Meinhof? Ich glaube, Enzlin war aus Schwäbisch Gmünd. Gudrun Enzlin klingt auch schon... Enzlin, ja, ich glaube, das war die... Und die Schauspielerin... Eigentlich war es geplant, dass die schwäbischen Akzent spricht in dem Film. Ja. Hat sich dann aber wohl geweigert. Okay, die Hammer Fun Fact! Hätte der Figur Enzlin aber auch nicht gut getan. Nee. Auch wenn sie wahrscheinlich so geredet hat. Weißt du, ja, ja, genau. Ja, klar. Finde ich auch schön, dieses Bild in Jordanien, wie sie dann sich ausbilden lassen zu Kämpfern. Ja. Und dann so schwäbelnd, ich ziehe mir jetzt keinen Schleier an. Oder so, spinnet sie. Junge Mann, nehmen Sie sich einmal zusammen. Ja, wäre schön gewesen, wenn Bader so einen norddeutschen Dialekt dann noch gehabt hat. Mensch, Gudrun, jetzt mach doch mal langsam. Ich muss jetzt mal kurz was gucken in diesem Computer. Unterhalten wir das Volk, weil das macht mich sonst wahnsinnig. Okay, dann sage ich einfach mal, wir machen nochmal eine fette Pause. Weil es ist Zeit für Pause und heute gibt es keine. Wir versprechen heute... Wir müssen das noch aufklären. Wir versprechen heute keine Rubrik. Wir machen heute die... Zur 9. Folge wird keine unserer beliebten Rubriken abgeführt. Ja, scheiße, jetzt haben wir schon einen Fun Fact gemacht. Ja, ein Fun Fact ist ja ein Fun Fact. Aber es gab auch einen Jingle dazu gerade von mir eingesungen. Egal, rate mal, woher... Keine unserer altbekannten... Rate mal, woher Andreas Bader kommt. Genau. Die Auflösung kommt nach einem coolen Hip-Hop-Track, den wir euch jetzt gleich einspielen nach dem nächsten... Kutschü. Das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad. Der hat schon lange keinen Bock mehr, mich zu behandeln. Und ich gehe auch nicht mehr hin, weil ich ohne Achtung viel glücklicher bin. Wisst ihr, warum es beim Arzt nicht so geil war? Ich bin ein Schrottvogel und das ist so halber. Jo. Ja. Komm zurück in der Hip-Hop, im Hip-Hop-Podcast, das Schaumbad-Podcast. Hip-Hop-Podcast. Nicht den Astralen abgeliefert. Danke. Astralen abgeliefert. Voll ich schwer, Krankenschwester, beim Roten Kreuz oder bei der Bundeswehr. Ja. Wie bist du auf den Text gekommen? Ich war früher mal Krankenschwester beim Roten Kreuz. Und bei der Bundeswehr? Oder bei der Bundeswehr. Oder bei der Bundeswehr. Oder bei der Bundeswehr. Okay. Ja. Gut. Ich habe mich dann aber für Rote Kreuz entschieden. Okay. Ja. Bessere. Also die sind, haben bessere besseren Sturmgewehre. Ruf. Die haben genau, bessere Sturmgewehre, genau. Die schießen wenigstens gerade aus. Genau. Jo, wir müssen noch aufklären. Wir haben nachgeschaut. Euer Rechercheteam. Du solltest doch raten, aber jetzt haben wir es. In der Pause haben wir. Nee, unser Zuhörer hatte Zeit zum Raten. Ja. Und jetzt klärt das Rechercheteam vom Schaumbad einfach auf. Von Schaumbad.info. Schaumbad.info. Sponsored aus Ingo Zamperonis privatem Geldbeutel. Und zwar, ich mache einen Trommelwirbel und aber du sagst, das ist ziemlich krass, wo Bader herkommt. Wir haben rein mein Schwein gerechnet. Aber wir haben wirklich damit vermutet, weil er hat nie so gesprochen und ich sag gleich erst, wie er gesprochen hat. München. Wie Franz Beckenbauer. Er hatte keinen, ich glaube, er hatte keinen bayerischen Einschlag, der Bader. Wie, genau wie Franz Beckenbauer. Stimmt, der redet auch astreines Hochdeutsch. Ja. Ähnlich so wie Horst Seehofer. Der hat so einen Taunus-Slang. Ja. So einen Taunus-Slang. Wie man Taunus so redet. Und bei der Recherche sind wir noch auf einen anderen tollen Funfact gestoßen. Rate mal, wo Rudi Dutschke gestorben ist. Im Schaumbad. In der Badewanne. Ja, tatsächlich. Bestimmt er hat im Schaumbad, ja, auf jeden Fall. Er ist im Schaumbad gestorben. Im Schaumbad. Genau wie wir bald. Irgendwann, wenn uns dieses Aufnahmegerät, was ja mit einer starken Autobatterie betrieben wird. Folge 40.000 vielleicht, wenn wir dann so 900 Jahre alt sind. Ich glaube, wir kommen bis Folge 11, weil dann rutscht die Autobatterie mit dem Aufnahmegerät in unser Bad. Ich fände es aber auch gut, wenn wir Folge 40.000 vollkriegen. Wir 900 werden. Ich habe es jetzt kurz ausgerechnet. Realistisch. 40.000 Folgen sind 900 Jahre, bla bla. Ja. Weil bis dahin kann man so alt werden. Genau. Das wird bald erfunden. Ja. Und dann werden die Leute nur noch Podcasts hören, weil Podcasts sind die Zukunft. Und gibt sehr wenige einfach. Also der Markt der Podcasts ist sehr dünn. Also mir fällt nur noch ein Podcast ein und der geht über Kuchenrezepte. Das ist auch der einzige, den ich noch hören kann. Also unsere Konkurrenz ist sehr klein. Ich kenne keine Promis, die einen Podcast machen. Ja, also mir fällt keine Promis, ja. Keiner ein. Ja. Auch kein relevanter Podcast, außer unserem. Und den Fliegenpodcast. Ein relevanter Podcast. Jo, heute unsere sollte meine Jo-Strichliste machen. Stimmt. Lieber Hörer, mach doch mal eine Yo-Strichliste. Aber ich glaube, ich mache selten Yo, aber außer heute, weil ich heute in diesem norddeutschen Flow drin bin. Weißt du? Yo. Yo. Moin zum Podcast. Moin zum Podcast. Das Schaumbad. Diese Norddeutschen mit diesen Norddeutschen Moin immer abends sagen. Moin. Moin. Da gibt es auch keine Regeln mehr in diesem Sündenpfuhl da. Was ist denn aus dem guten alten Gott zum Gruße geworden, hä? Genau, man muss immer Gott benutzen in Begrüßung. Genau. Wir kommen wieder voll ab. Wo waren wir jetzt? Wir waren bei der Dutschke. Ich wollte noch erzählen, wie ich mal im RAF-Club war. Mhm. Genau. Rote Armee-Fraktion-Club. Ja, nee, der Royal Air Force Club, weil er total befremdlich ist. Und die gab es vor der RAF schon. Also vor der deutschen RAF gab es schon den Royal Air Force Club. Ja, erzähl mal, da bin ich gespannt. Die haben ein Hotel, also ein Hotel / Clubhaus in London. Ach und so. Ich war da beruflich mal, weil einer unserer englischen Projektpartner tatsächlich dort Mitglied war. Und deswegen haben wir da geschlafen. Und da sitzen aber ganz viele alte Weltkriegsflieger noch rum. Also so alte Männer in Sesseln, so britischer Gedeck. 900-Jährige? Nee, die sind ganz so alt, aber riechen so. Jedenfalls sitzen die tatsächlich in Ohrensesseln da auf Fluren rum. Und trinken Tee. Weil das macht der Engländer ja so. Brauchen die auch Zigarre? Da waren tatsächlich noch zwei Rauchersalons in diesem Ding. Und da saßen tatsächlich alte Herren, die Zigarre geraucht haben. Alte Fliegerhelden. Und dieser Royal Air Force Club sieht auch einfach aus wie der englische Stereotyp. Da sind Teppiche drin, da hängen ganz viele Fliegerfotos von englischen Fliegern und so weiter. Und ganz interessant da war natürlich, ich war da mit einem deutschen Kollegen und wir sind deutsch über den Flur redend gegangen. Oh. Und dann haben sich die alten englischen Kriegsveteranen natürlich immer nach uns gedreht und haben gedacht, also wir haben immer vermutet, dass sie denken so, oh mein Gott, jetzt sind die Crowds sogar schon in unserem Club so. Nach dem Motto, weißt du, dieses harte Deutsch dann so, jetzt gehen wir mal zum Frühstück und dann so, oh, the fuck, this fucking crowds. Shit, they're back now. Das war unsere Vermutung. Aber dann kam halt raus, dann kam dieser Partner mal zu mir und meinte so, wir haben einen deutschen Flur. Und ich dann so, wie deutscher Flur. Und dann hat er mich halt rumgeführt und dann war tatsächlich im Zweiten Weltkrieg so, dass die Flieger, die haben das eher als Sport gesehen, als Krieg. Da war Ideologie zweitrangig, solange du ein tollkühner Flieger warst. Und die haben da tatsächlich diese deutschen Flieger, den Roten Baron zum Beispiel. Nee, war der überhaupt Deutscher? Jedenfalls hatten sie da. Ich erster weg. Ja, aber da hatten sie auch die Porträts. Also von allen, immer wenn geflogen wurde und Krieg war, haben sie diese Porträts aufgehangen. Und die hatten tatsächlich einen deutschen Kriegsheldenflur, wo alle deutschen Flieger. Und dann immer so, ja, der hat 16 von uns runtergeschossen, bevor er selbst erwischt wurde. Und dann so, aha. Hast du denen dann nicht gesagt, es war aber Nazi? Ich habe kurz versucht, diese Diskussion zu führen. Ja, aber besser nicht mit einem 90-jährigen Briten. Nee, der war kein 90-Jähriger. Der war so um die 40. Ach so, der gab es. Nee, der war früher in der Royal Air Force. Und wenn du in der Royal Air Force warst... Ja, okay. Aber er war nicht im Zweiten Weltkrieg. Nee, dann hast du Zugang zu diesem Club und dann kannst du auch Gäste da einquartieren. Und deswegen waren wir da einquartiert. Und der hat mir dann erzählt, ja, das war ein Wettstreit und so. Und die haben, glaube ich, diese Ideologien, die fanden Fliegen halt geil. Weil für mich halt ein bisschen befremdlich war halt, okay, aber die sind trotzdem alle im Krieg gestorben. Also es war nicht so wie Super Bowl von 78, wo die Leute dann einer hat gewonnen, einer hat verloren. Ja. Sondern, aber es war tatsächlich so pure Glorifizierung irgendwie so. Also, die sind ein bisschen bescheuert, die Leute. Der RAF-Club. Der Leute. Ja. Ich dachte jetzt, als du sagst, meine Story vom Royal Air Force Club, das geht um so eine Jugend. So ein Jugendclub, wie Pfadfinder oder so. Also Royal Air Force Club. Als Kind war ich hier im RAF-Club. Im RAF-Club. Und da hat man dann, so wie HJ oder was weiß ich. Ja, halt so eine militärische Jugend. Nee, wie heißt der deutsche Jugendbergsverband? Hitlerjugend. DJV? DJH, Deutsche Jugendherbergen. Deutsche Jugendherbergen, ja. Deutsche Jugend, Hitlerjugend, deutsche Hitlerjugend. Ja, dafür steht es, glaube ich. Genau, siehst du. Aber du dich eben noch beschweren, dass ich dir den Stempel aufdrücke, weißt du? Hä? Ich erzähle total interessante Zweite Weltkriegs-Stories. Und du kommst mir hier mit dem Nazi-Scheiß. Du hast angefangen mit dem Nazi-Scheiß. Komm mit in den deutschen Flur, junger Mann. Ja, aus Deutschland, mein Freund. Hello, Crowd. Let's go to the German. But be careful. Be careful. Take it easy. Step by step, son. Step by step. So weit bin ich nochmal gekommen. Wer unsere letzte Folge gehört hat, mein englischer Lebensberater, kann man sagen. Wie ist er nochmal? Henry. Henry haben wir ihn, glaube ich, getauft. Ja. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Rent a Brit, genau. Take a step. Be careful. Be careful. Just breathe in, breathe out. Ah, das wäre schön, so jemanden zu haben. Ja. Stattdessen. Und geil wäre es, wenn du dann so einen alten 90-jährigen Royal Air Force Piloten hättest, der mit dir rumhängt. Ja, der dich auch mal anstachelt, riskante Sachen zu machen. The light is red, but you have to go. Go. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Fuck it. The crowds are not gonna wait. He has brakes, so... Latino San Diego slang. Yeah. Sorry. He has brakes, so you have to take the step. Oder so ähnlich. Irgendwie so. Ja. Wieso steht eigentlich auf deutschen Straßen die Look Right? Weil auf englischen Straßen steht ja mal Look Right. Ja, das frage ich mich auch. Habe ich mich auch gefragt, als ich... Sind wir so arrogant und sagen halt einfach, okay, die Briten können bei uns überfahren werden, aber die Briten haben so eine Service-Mentalität, dass sie alle Europäer, bis auf die Franzosen, waren, weil Franzosen ja prinzipiell keine andere Sprache außer Französisch sprechen, denken die halt so... Lüglet. I don't know. Je m'appelle René. Aber das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ob die das für die Touristen machen. Weil wenn man in Großbritannien ist, ist man eher in Städten, wo auch Touristen sind, oder? Warst du schon mal in anderen Städten? Also ich war mal in London und in Edinburgh. Und da waren diese Schilder. Ja, ich war tatsächlich häufig in London, aber immer nur in London. Also ich war nie außerhalb von London, außer in Heathrow, weil hier London ist. Ja, das ist ja London. Ja. Aber wenn du vielleicht... Aber wenigstens ein bisschen geografisch. Portsmouth bist oder in... Ich weiß auch nicht, ob die auf jeder Straße Look Left, aber in Berlin steht auch nicht auf jeder Straße Look Right. Ja. Oder rechts gucken. Kommen Sie rechts gucken, Sie, junger Mann. Und sagen Sie Ihrer Frau, dass sie auch rechts gucken soll. Ja, also... Wenn, ja, sie... Ja, oh Gott. Wolltest du gerade auch noch die sexistische Linie dazu, weil Frauen nicht lesen können? Ja, oder weil sie halt... Ja, ja, ja, sowas. Sehr gut, sehr gut. Gott, ich finde es schön, dass keiner hört. Ich finde schön, dass du dich immer so auf diesen Schleudersitz freiwillig begibst. Und ich einfach so... Ich kann mich zurücklehnen, weißt du? Ja. Mir kann nichts mehr passieren, weil du einfach alles besetzt. Ich kann ja versuchen, dich in irgendeine Situation zu bringen, wo irgendwas mit dir passiert. Aber ich dich in eine schlechte Lage bringe. Ja, ja. Ich frage mich gerade, bin ich so hinterhältig und bringe dich immer in die Lagen? Aber ich glaube, du rennst einfach schreiend auf dieses Schwert dazu. Mein Gehirn besteht nur aus irgendwelchen rassistischen oder sexistischen Entgleisungen. Ja. Aber ich halte sie halbwegs im Zaum, aber dann kommen sie, wenn man im Entertainer-Modus ist, kommt der Scheiß raus. Weil er ja auch lustig ist, muss man sagen. Und vielleicht hört Frauke Petri, die hat ja jetzt ein bisschen mehr Zeit, die muss sich ja immer mit diesen Parteiquerelen rumärgern, mal irgendwann unseren Podcast und dann bist du, weißt du, dann liegt sie da und so, ein netter junger Herr. Ich glaube, sie krabbelt dann mit ihrer Hand Richtung Hose. Nee, Richtung Michael Prezell. Ach, stimmt, ihr Macker. Dann linksradikaler Pfarrerboy. Ja, und zack hat sie ein drittes Kind, viertes Kind, keine Ahnung. Nee, ist nicht Ursula. Vier? Nee, ich glaube, man verwechselt Frauke Petri auch schnell mit Ursula von der Leyen. Ich glaube, die hat auch ihr viertes Kind. Ist die noch schwanger oder ist sie? Ich glaube, die hat ihr viertes Kind gekriegt, jetzt im Ernst. Ich glaube das wirklich, ja. Ja, die hat so ein Patchwork-Ding am Laufen, gell? Ja. Ja. Anders als Ursula, die hat ja tatsächlich 7 oder 8, gell? Wie ist die? Panzer-Uschi. Panzer-Uschi, ja. Da gab es mal eine sehr gute Parodie. Ich glaube, das war bei Extra 3. Ich weiß noch. Ich glaube, das ist heute. Wie heißt heute? Heute Plus? Nee, wie hieß denn hier mit Welke? Heute Show. Heute Show. Ja, ich glaube, da war das mit Panzer. Ach so, ja. Aber die Parodie war anders. Da hatten sie tatsächlich 8 Kleinwüchsige eingeladen. Also 8 Kleinwüchse, die dann immer da rumsaßen und gesagt haben: Wir müssen Ursula von der Leyen's Kinder spielen. Und da wurde die Vermutung aufgestellt, dass Ursula von der Leyen gar keine Kinder hat, aber weil sie so ein geiles Image haben will, immer kleinwüchsige ihre Kinder spielen müssen. Und dann saßen die da immer mit Perücken und so, ist immer schwer bei Medienauftritten. Ich bin die 8 Jüngste. Also die Jüngste und so. War sehr lustig. Also einfach 8 Kleinwüchsige, die so getan haben, als würden sie Ursula von der Leyen's Kinder spielen. Ganz geil. Das klingt auch nach Extra 3. Die greifen ja oft in den Topf, aber manchmal sind sie auch ganz lustig. Ja. Oder vielleicht hat sie so viele Kinder, weil ihr großes Vorbild 7 hatte, wollte sie 8 haben. Wer war dann ihr großes Vorbild? Goebbels hatte 7 Kinder. Ja, habe ich jetzt nicht gut rübergebracht, den Gag. Stimmt, Goebbels hatte 7 Kinder. Da gibt es diese widerliche Szene bei Der Untergang. Der Untergang. Fantastische Szene. Adolf Hitler Bruno Ganz spielt. Ja, genau. Ja, also Bruno Ganz spielt Adolf Hitler ja da in dem Film wirklich so gut, dass man gar nicht mehr sicher ist, wer überhaupt der echte Hitler war. Also Ganz oder Hitler. Oder ja, Ganz war Bruno Ganz der Böse, der Ganz. Von Hitler später... Ja, also jedenfalls Adolf Hitler als Bruno Ganz in dem Film. Und aber diese Szene dauert wirklich ewig. Und also das ist wirklich eine super geile Szene. Ja, genau wie, wenn wir wieder bei Bader-Meinhof-Komplex sind, kennst du die Eröffnungsszene von dem Film noch? Ich habe ihn einmal gesehen, fand ihn dann schlecht, habe aber wirklich nur noch im Kopf, wie Bader badet. Aber weil wir eben drüber geredet haben. Aber dieses Bild ist wieder aufgebaut. Und wie sie ihn... Ja, weil Gudrun Ätzlin oben ohne mit ihm in der Wanne sitzt. Deshalb hast du es noch im Kopf. Und die Schauspielerin sehr hübsch. Achso, dann habe ich sogar noch eine falsche Erinnerung, weil ich dachte halt tatsächlich, er sitzt da alleine. Ja, ich mochte die Szene sehr gern. Also, ja, kann man auch offen, das ja, es war eine sehr hübsche Schauspielerin, die war oben ohne. Ja, ich bin sehr, sehr wie heißt gestrickt. Wie heißt die Schauspielerin? Weiß ich nicht mehr. Nee. Gudrun Ätzlin, glaube ich. Gudrun Ätzlin. Spielt sich selbst. Ja, wahrscheinlich. Ja. Dann hat extra ihr Schwäbisch wegtrainiert für Hollywood. Von mir nach noch nach Zuffenhausen fahren einfach. Nach Zuffenhausen? Und dann zu Fuß nach Stammheim gehen. Oh ja, das Grab von Gudrun Bader. Sind die da begraben? Das glaube ich nicht. Keine Ahnung. Nee, aber wir können beim Knast rumhängen und fragen, ob die noch da sind. Wir klingeln einfach mal wir sind Fanboys. In Stammheim am Knast und dann ist die Gudrun da. Glaubst du, da gibt's Leute? So wie ja auch Neonazis, die nach Braunau fahren. Ich kann mir schon vorstellen, dass Stammheim auch manchmal der Knast sich angeguckt wird. Die haben ja da auch extra noch ein Stockwerk draufgezimmert damals. Die haben ja dieses Stockwerk für die dann oben drauf gesetzt. Okay. Da dieser Flur, wo die dann... Ja, gibt's... Der wurde gebaut, tatsächlich. Ja, aber ich meine, gibt's da so Touristen? Ja, den Stock kann man ja sehen. Also ich vermute mal, kann man den so in der Zeit seit den... Wann, ist dann wirklich zu Ende gegangen, war ja schon dritte Generation fast, wo sie die nochmal freipressen wollten. Er hat sich auf jeden Fall lange gezogen, irgendwann 80er, Anfang 80er. Aber in diesen 40 Jahren, sagen wir jetzt mal grob geschätzt, waren bestimmt schon mal 3 Touristen in Stammheim und haben gesagt, vielleicht kann man das auch sogar besuchen. Vielleicht ist dieser Flur da oben, da kann man Museum. Eine normale Haftanstalt benutzen. Vielleicht kann man da wirklich hingehen und sagen, ich will mal gucken, wie der Bader da am Heizungsrohr rumgewackelt hat oder ich weiß gar nicht, wie die sich da. Ja. Man sollte den Film nochmal schauen. In Berlin kannst du ja auch ein Stasi-Gefängnis besuchen. Ne? Ob da die da so einen Museumstrakt haben. Also ja, bestimmt, oder? Wusstest du, dass es in Köln auch ein Stammheim gibt? Ja, natürlich. Ja, klar, also, du kommst ja aus Großraum Köln. Es gibt in der Eifel auch einen Heidschlag zum Beispiel. Also alle Vogelsang gibt es in Köln auch. Und Vogelsang ist aber auch ein sehr... Gibt es überall. Ja, ich glaube, ich hatte sogar mal eine Geschichtslehrerin, die Vogelsang hieß. Ja. Die in Mannheim gibt es eine... Die war ähnlich geformt, nur und weiter, ähnlich geformt wie der Stadtteil vorgesagt. Ziemlich rundlich. Ach so. Ja. Also ich wohne hier ja auch im Vogelsang. Nee, das ist nach Westen, oder? Eine, also 300 Meter von hier ist Vogelsang. Ja, aber du wohnst nicht im Vogelsang. Ich sag, wäre so, wenn mich einer fragt, wo wohnst du? Im Westen, wo da? Vogelsang. Siehst du, ich sag, ich wohne im Norden. Obwohl über die Kreuzung schon Westen ist. Würde ich aber niemals tun. Du bist so jemand, der sich mit... Ja, ne, dass die Leute... Und das passt bei Vogelsang sehr gut, mit fremden Federn schmückt. Oh. In Mannheim gibt es eine U-Bahn-Station, S-Bahn-Station, was weiß ich, Station, die heißt Vogelstang. Vogelstang. Fand ich auch gut. Vogelstang. Ja. Mannheim ist sowieso eine sehr hübsche Stadt. Ja, der Vogelstang. Ja. Vorgestanden ist ungefähr da bei Q4 und X3 und F9. Achso, ja, stimmt, die Quadratplanung. Ja, das hat Mannheim noch schöner gemacht. Also einfach auch vielleicht für unser die schönsten Städtereisen, Mannheim, Pforzheim. Ah, Mannheim finde ich jetzt nicht so schlimm. Also ernsthaft. Mannheim hat das Problem, dass du ein bisschen weiter fährst und ein bisschen Heidelberg. Und das ist ja tatsächlich eine schöne Stadt. Ja, aber dieses Mannheim-Quadrate-Ding, diese Innenstadt, die ist ganz cool eigentlich. Munnen. Also ich finde es cooler als Heidelberg auf jeden Fall. Ich finde Heidelberg schöner. Ich bin kein Heidelberg-Fan. Aber das ist schöner als Mannheim. Ja, das ist halt schön für japanische Touristen. Ja. Aber Mannheim nicht, hat mehr... Im Herzen bin ich japanischer Tourist. Nee, Mannheim hat mehr so coolen jungen Flair. Flair. mit, was weiß ich, da gibt es dann so ein alternatives Viertel, da sind dann lauter coole Kneipen. Und coole Kids. Und coole Kids. Und dann gibt es die Dönermeile, gibt es zum Beispiel da. Da sind wirklich 30 Dönerläden in einer Straße. So F oder. Und dann platzt dir der Kopf, weil du dich nicht entscheiden kannst, einfach so. Wer hat. Da high durchläuft, oh Gott, ey. Wer tut die Soße besser verteilen? Ja. Ich habe in Hamburg übrigens noch eine Falafel gegessen. Und? Die war ganz gut, aber da war wieder der klassische Fehler. Und ich finde, wenn uns mal irgendwann. Ich bin mir relativ sicher, dass irgendwann mal ein Dönerverkäufer oder ein Dönerladen oder ein Falafelladenbesitzerin zuhört. Schmiert doch die Soße bitte erstmal im Brot, bevor ihr da alles reinpackt und dann nachher die Soße oben drüber kippt. Dann beißt man einmal rein, dann ist alle Soße weg, man hat sie im Bart kleben, aber unten ist alles trocken. Gerade bei einer Falafel ist das sehr unangenehm. Ich schüttel den Döner mal so ein bisschen. Ja, ja, schon, aber das bringt dir nichts, wenn die Soße so, also das war so eine Joghurtsoße, so diese klassische. Und er hat oben Fett drüber geschüttet und unten ist halt nichts angekommen. Man muss halt schütteln. Und hier am Hospitalhof in Stuttgart hat ein neuer Döner angemacht. Da werde ich nochmal hingehen. Neuer Döner hab ich angemacht? Aufgemacht. Ja. Habe ich eingemacht? Sehr sympathisch, du hast angemacht. Sehr sympathisch, wenn man auch so fehlt. Nee, der hat mich angemacht. Der hat mich angemacht. Jedenfalls hat er bei mir sofort gewonnen, weil ich habe eine Falafel im Brot auch bestellt, wo man halt diesen Fehler wieder machen kann. Falafel im Brot heißt wie ein Döner. Wie ein Döner, nur mit diesem Falafelbällchen. Und der hat erstmal gefragt, welche Soße. Und dann dachte ich schon, sehr gut. Und dann hat er tatsächlich erstmal die Soße auf beide Brotseiten gestrichen. Das ist gut. Ja. Dann Sachen reingefüllt und zwischendurch immer noch eine Lage Soße. Also in der Mitte nochmal und dann nochmal oben drüber. Also wie eine Lasagne. So, also immer wie eine Lasagne. Bechamelsoße. Und die hatten sogar noch gegrilltes Gemüse da. Eine Platte Nudeln immer rein. Aber die hatten sogar gegrilltes Gemüse da. Oh, das ist auch gut. Weil er noch zusätzlich mit reingetan hat. Gegrilltes. Ne? Aber das ist ja gerade. Die haben den mit Liebe gemacht. Das muss man wirklich sagen. Und typisch neue Dönerläden. Ja, einfach mal überlegen. So, sollte die Soße vielleicht überall dran sein? Ja, gute Idee, gute Idee. Und er hat trotzdem alle Dönerregeln eingehalten. Also er hat mit scharf gefragt. Ja, gut. Das ist ja die einzige Dönerregel. Das Hospitalhof habe ich noch nie gehört. Das gehört. Zwischen Berliner Platz und Theodor-Heuss-Straße da, dieses Viertel. Aha. Wo auch der Secondhand Records zum Beispiel ist, die Sache. Da! Da ist auch so ein Mexikaner und so. Ich glaube, er wird der neue Melting Point von Stuttgart. Ja? Das ist ein heißes Viertel. Okay. Ja. Sollen wir da nachher noch hingehen? Statt Stammheim. Stammheim ist jetzt ein bisschen weit um die Uhrzeit. Ja, aber wir klingeln mal einfach in Stammheim am Knast und fragen, ob Gudrun da ist. Hallo, ist Gudrun da? Gudrun lebt noch, oder? Die ist da ja noch. Sitzt da ja noch. Ist die Gudrun da? Nee, wieso? Wie so kleine, wie man früher gemacht hat, als man noch keine Handys hatte, als Kind. Einfach bei den Klingeln am Haus und dann so fragen, ist die Gudrun da? Wir wollen spielen. Darf die Gudrun zum Spielen rauskommen? Kann ich? Nein, kann, Gudrun hat lebenslänglich. Oh, doof. Was hat sie denn gemacht? Hat sie was Böses angestellt? Mit dem norddeutschen Dialekt, weil Gudrun Enslin kam ja aus, also das haben wir gerne nachgeschaut. Gudrun Enslin war aus Schwäbisch Gmünd, glaube ich. Ostalb. Ostalb. Weil wenn man Ostalb sagt, muss man sich zweimal fest auf die Brust schlagen. Das ist ganz so, dass es richtig wehtut. Ich habe Schmerzen. Peter, es war eine gute Generalprobe für unsere zehnte Folge. Also die Folge ist auf jeden Fall in den Top 10 der Schaumbad-Folgen. Ja, und zwar auf Platz 9. Mindestens. Ich weiß nicht, halt, ob sie die Abgehakt-Folge geschlagen hat. Wir sind ja auch mal sehr kritisch irgendwie. Ja, wahrscheinlich ist es die beste. Wahrscheinlich ist es die beste, ja. Nee, wahrscheinlich nicht. Naja, das findet die Marktforschung, die MAFO ja dann raus. Die MAFO, sag mal MAFO. Ja, anscheinend. Habe ich zumindest schon ein paar Mal gehört. Realistisch auf jeden Fall. MAFO. Ja. Also in der Medienbranche sagt man MAFO. Wie lange brauchen wir jetzt nach Stammheim? Dreiviertel Stündchen wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt 10 vor 10 am 14.10. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Stammheim ist hinter Zuffenhausen, oder? Ja, zwischen der Achse des Bösen. Naja, mit der S-Bahn. Zuffenhausen, Zatzenhausen, gefährliche Gegend. Viertelstunde. Ja. 20 Minuten. Also Bahn fahren. Jo. Also, wir fahren nach Stammheim. Wir müssen los, sonst kommen wir da nicht mehr sonst, hin. Sonst dürfen wir mit der Gutrunde mehr spielen. Besuchszeit ist nur bis 10. Ja, müssen wir Gas geben. Ja. Danke fürs Zuhören, alle. Alle. Letztes Mal hatten wir noch einen coolen Hit, den wir gehört haben, als wir rausgeskippt haben, aber ich weiß gar nicht mehr welchen. So spontan sind wir nicht. Nee. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wer haben wir denn da gehört? Ja, haben wir ein Outro eigentlich? Ich höre unsere Folgen nie zu Ende. Nee, ein Outro haben wir nicht. Haben wir nicht? Nee. Machst du immer und vorbei. Ja. Und dann kommt der nächste Podcast. Ja, und letztes Mal hatten wir einen Song, der uns rausgeskippt hat. Heute kein Song, sondern die Folge endet total abrupt. In dem Moment, wo Peter einfach sagt, Penis.